Schweiß befleckt. Peinlich, wie peinlich, der Sohn und an ihr peinlich. Man scheidet ihm sein Schwänzchen weg, dann liegt er wieder brav im Bett. Sie flüsterte mir in mein Ohr, ich sei der beste Mann. Das freut mich, Baby, denn ich fang jetzt erstmal richtig an. Wie er liegt und wer will's sonst in meinem kleinen Bett? Und als mich meine Mama ruft, da war mein Schwänzchen weg. Wie peinlich, der Sohn und an ihr peinlich. Man scheidet ihm sein Schwänzchen weg, dann liegt er wieder brav. Wie peinlich, der Sohn und an ihr peinlich.